WDR 5. Neugier genügt. Seit dem Morgengrauen strömen die Menschen durch die vier Tore des Padmanabhaswamy-Tempels im Zentrum der Stadt Thiruvananthapuram. Aus blechernen Lautsprechern tönen Lobeslieder auf die Macht und Schönheit der Gottheit, die als Inkarnation des mächtigen Hindu-Gottes Vishnu verehrt wird, des Erhalters des Universums. Im Allerheiligsten des Tempels liegt der Gott in Form einer vergoldeten Statue auf der mythischen Schlange Ananta, die seinen Schlaf und seine Träume bewacht. Die Gläubigen bringen Opfergaben wie Kokosnüsse, Blumen und Räucherstäbchen, sammeln sich mit vor der Brust gefalteten Händen im Anblick der Gottheit. Sie suchen Seelenfrieden und die Erfüllung ihrer Sehnsüchte, wie auch Pradip Jyoti, der in der Nachbarschaft eine ayurvedische Klinik betreibt. Obwohl fest in den jahrtausendealten Traditionen des Hinduismus und des Ayurveda verwurzelt, geht der kleine Mann in den 50ern selbstverständlich mit Laptop und Mobiltelefon um. Sein Großvater war ein Leibarzt des Maharaja. Almost every day I visit the temple and have a darshan. I get a lot of positive energy. Fast täglich besuche ich den Tempel und blicke ins Antlitz des Gottes. Das ist ein Teil meines Lebens. Ich gewinne dadurch eine Menge positiver Energie. Jeden Donnerstag bringe ich der Gottheit ein Opfer. Wenn ich den Tempel betrete, spreche ich ein Gebet. Das Mantra füllt meinen Körper mit positiven Schwingungen. Ich gewinne Kraft und Motivation, mehr und besser zu arbeiten. Der Padmanabhaswamy-Tempel ist einer der bedeutendsten Sakralbauten im südlichen Indien. Sein mächtiger, über und über mit Götterbildern verzierter Turm überragt die Palmen und Wohnhäuser der Nachbarschaft. Seit mehr als 300 Jahren herrscht er über den schmalen Küstenstreifen am südwestlichen Zipfel des Subkontinents, heute Teil des Bundesstaates Kerala. Padmanabhaswamy ist nämlich der Familiengott der Maharajas von Travancore, deren Dynastie die fruchtbare Küste bis zur Kolonialzeit regierte. Seit Jahrhunderten zieht er Gläubige und Pilger von nah und fern in die Stadt Thiruvananthapuram, heute die Hauptstadt des Staates Kerala. Doch seit dem 30. Juni 2011 ist hier nichts mehr, wie es war. Seit Jahren schwelt schon ein Streit um die Kontrolle des Padmanabhaswamy-Tempels. Er ist der einzige Hindu-Tempel in Kerala, der nicht staatlich verwaltet wird. Im Juni 2011 besuchte ein siebenköpfiges Team aus Historikern und Juristen den Tempel, um im Auftrag des höchsten indischen Gerichtes eine Inventur durchzuführen. Als sie in den letzten Tagen ihrer Mission fünf unterirdische Geheimkammern öffneten, staunten die Inspektoren. Sie stießen auf Säcke voller Edel- und Halbedelsteine, goldene, mit Rubinen und Smaragden besetzte Götterstatuen aus vergangenen Jahrhunderten, kunstvoll ziselierte goldene Kronen und Halsketten, Armreifen und Berge von Goldmünzen von antikem Wert. Eine erste, flüchtige Schätzung bezifferte den reinen Materialwert des Schatzes auf 1 Billion indische Rupien, umgerechnet fast 17 Milliarden Euro. Dieser Betrag entspricht etwa dem Doppelten des jährlichen Staatshaushaltes von Kerala. Der historische Wert der Kostbarkeiten ist unschätzbar. Würde man das Vermögen auf die 33 Millionen Einwohner des Staates verteilen, so errechneten Eifrige, könnte jede Familie zu Wohlstand gelangen. Pradip Jyoti? We know about all this thing. Only thing is we don't know the quantum of wealth inside the temple. Es war bekannt, dass der Tempel große Schätze angehäuft hatte. Aber dass sie so groß sein könnten, hätte bestimmt niemand vermutet. Wir waren alle total überrascht. Es entstand ein Riesengedränge im Tempel, weil Tausende kamen, um die Schätze zu sehen. Sie kamen nicht zum Beten, sondern nur, um die Schatzkammern zu suchen. Tagelang beherrschte das Thema die Schlagzeilen der Medien. Der Schatz hat Kerala nicht in ein Paradies verwandelt. Im Gegenteil. Der Tempel und sein Gott büßten ihren Charme und ihren Frieden ein, weil hunderte von Polizisten den Goldschatz bewachen müssen. Die Gläubigen aus Thiruvananthapuram und Umgebung verloren einen Ort der Besinnung und der göttlichen Einkehr. Die Allgemeinheit muss viel Geld aufwenden, um die Sicherheit der Milliarden zu gewährleisten. Die Gesellschaft Keralas ist über den Verbleib und die Verwendung der Schätze tief gespalten. Während konservative Königstreue und strenggläubige Hindus alles beim Alten, also das Gold in den unterirdischen Kammern, belassen wollen, fordern fortschrittliche und linke Kritiker, das Vermögen müsse den Armen und der Entwicklung Keralas zugutekommen. Die Debatte kreist um die Frage, wie dieses Vermögen angehäuft wurde und wem es zusteht. Die Standpunkte der streitenden Lager sind mittlerweile so festgefahren, dass sich viele wünschen, der Schatz wäre für immer ein Geheimnis geblieben. Um die Ursprünge des Padmanabhaswamy-Tempels ranken sich viele Mythen. Fest steht jedoch, dass der mächtige Tempelturm im 16. Jahrhundert gebaut wurde und seither das Bild der Stadt Thiruvananthapuram dominiert. Lord Padmanabhaswamy ist der Familiengott der lokalen Herrscher, der Maharajas von Travancore. König Martanda Varma unterwarf im 18. Jahrhundert zahlreiche Fürstentümer und dehnte das Reich gen Norden bis zur Hafenstadt Kochi aus. Im Januar 1750 traf er eine Entscheidung, die auch heute noch die Gemüter in Thiruvananthapuram erregt, wie der Schriftsteller Paul Zachariah bezeugt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht ließ der Maharaja erklären, er lege nicht nur das Vermögen seiner Familie, sondern den ganzen Staat Travancore der Gottheit Padmanabhaswamy zu Füßen. Er selbst, Maharaja Martanda Varma, sei fortan ergebener Diener der Gottheit, nicht mehr und nicht weniger. Viele schlaue Politiker tun dies, denn sie können so die Früchte der Macht genießen, ohne dafür Verantwortung zu tragen. Denn die liegt ja bei Gott. Im alten Indien waren die Tempel nicht nur Sitz der Götter, sondern auch Zentren der Macht. Die Fürsten suchten sich die Priesterschaft durch großzügige Landgeschenke günstig zu stimmen, die dem Tempel ein konstantes Einkommen bescherten. Reiche Kaufleute, Großbauern und Fürsten stifteten der Gottheit Gold, um deren Segen für eine Hochzeit, einen Krieg oder ein großes Geschäft zu erbitten. Mehr als 3 Jahrhunderte lang flossen neben direkten Spenden die Überschüsse aus dem Staatshaushalt in die unterirdischen Schatzkammern des Padmanabhaswamy-Tempels, sagt Paul Zachariah. Der aus einer christlichen Familie stammende Autor wird in ganz Indien für seine provokanten, sozialkritischen Kurzgeschichten geschätzt. It was actually a state deposit. Man kann also sagen, dass es sich bei dem Vermögen um eine Geldanlage des Staates handelt. Eines Staates, der von einer Familie, den Maharaja, kontrolliert wurde. Einnahmen und Ausgaben wurden buchhalterisch festgehalten. Die Aufzeichnungen befinden sich im heutigen Staatsarchiv, glaube ich. Das Staatsarchiv von Kerala steht in einem ruhigen Vorort der Hauptstadt. Ein unscheinbares Betongebäude in einer ruhigen Grünanlage. Der Direktor Reji Kumar macht keinen Hehl daraus, dass er einen historischen Schatz hütet. Yeah, of course. We have the records relating to the Padmanabhaswamy Temple in our archives. Ja, wir besitzen die Aufzeichnungen des Padmanabhaswamy Tempels. Sie sind auf Palmblätter eingeritzt. Mit rund 3 Millionen Blättern ist es die vielleicht größte Sammlung von Palmblättermanuskripten in der ganzen Welt. Die Palmblätter sind 90 Zentimeter lang und auf beiden Seiten beschriftet. Die Schrift ist eine alte Form unserer Sprache Malayalam. Wir haben begonnen, die Schriftstücke zu transkribieren und in moderne Sprachen zu übersetzen. Wir werden sie später auch digitalisieren, um sie der Nachwelt zu erhalten. Der Direktor erteilt gerne Auskunft über die Anzahl und Art der Palmblattdokumente, aber sobald die Sprache auf den Tempelschatz kommt und ob etwa die Palmblätter Angaben über dessen Herkunft machen können, blockt er höflich ab. Das kann ich nicht erinnern, wir müssen das noch herausfinden. Ich bin nicht bereit, darüber zu sprechen. Okay, thank you. Reji Kumar ist nicht der einzige Amtsträger in Thiruvananthapuram, der sich nicht zum Tempelschatz äußern mag. Der Vorsitzende des Verwaltungskomitees des Tempels, Hari Kumar, stimmt zunächst einem Interview zu, erscheint jedoch zum vereinbarten Termin nicht in seinem Büro. Auch ein Überraschungsbesuch am folgenden Tag bringt keinen Erfolg. Der Anwalt Anand Padmanabe, Neffe des ehemaligen Polizeioffiziers, der vor Gericht zog, um den Staat zu zwingen, die Verwaltung des Tempels zu übernehmen, beantwortet keinen Telefonanruf. Selbst der Reporter der angesehenen Tageszeitung The Hindu, der ausführlich über den Schatzfund berichtet hatte, ist heute nicht mehr bereit, darüber zu sprechen. Offenbar herrscht große Unsicherheit über den Ausgang des Gerichtsverfahrens. Niemand möchte am Ende auf der falschen Seite stehen. Seitdem jedermann weiß, wie vermögend diese Gottheit ist, muss sie rund um die Uhr scharf bewacht werden. Neben Bediensteten der Tempelverwaltung stehen an den Eingängen schwer bewaffnete Kommandos. Jeder Besucher muss sich einer Leibesvisitation unterziehen. Opfergaben werden mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Zeitungsberichten zufolge hat die Regierung 58 Überwachungskameras in und um den Tempel herum installiert, deren Bilder in einem Kontrollraum direkt gegenüber dem Büro der Tempelverwaltung beobachtet werden. Mehr als 200 Polizisten und Paramilitärs halten sich ständig im Tempel und den Gassen vor seinen hohen Mauern auf. Demnächst sollen noch einmal 200 dazukommen. Der Tempel ist eine Festung. Für Gläubige, wie den Ayurveda-Arzt Pradeep Jyoti, ist das mehr als eine Belästigung. We are coming to the temple for getting peace and some kind of a positive vibration. Wir kommen normalerweise zum Tempel, um dort Frieden und positive Vibrationen zu finden. Heute erfahren wir stattdessen nur Stress und Anspannung. Es gibt so viele Einschränkungen jetzt, man kann sich einfach nicht frei bewegen. Im Tempel bekommt man nur negative Vibrationen zu spüren. Man fühlt sich ständig beobachtet. Wie kann man da in Ruhe seine Gebete sprechen? Das macht richtig Angst. Geld macht nicht glücklich, sagt man. Nicht einmal die Götter, so scheint es. Aber kann Gott überhaupt Geld besitzen? In Indien schon. According to the Indian Income Tax Act, the God is treated as a human being. Die indische Steuergesetzgebung behandelt den Gott wie eine juristische Person, aber eine unmündige. Als Person kann der Gott Einkünfte haben und Ausgaben tätigen. Da er aber unmündig ist, muss ein Vormund die Entscheidungen darüber treffen. Und das ist die Tempelverwaltung, eine Stiftung, die von der königlichen Familie kontrolliert wird. Sie erstattet monatlich Bericht über die Einkünfte und Ausgaben. Seit vielen Jahren steht die Verwaltung des Padmanabhaswamy-Tempels in der öffentlichen Kritik. Die Vorwürfe gegen die Tempelstiftung reichen von Missmanagement bis Korruption. Pradeep Jyoti meint, der Tempel sei dringend renovierungsbedürftig. Der große Badeteich am Eingang müsse gründlich gesäubert werden. Schließlich bemühte der pensionierte Polizeioffizier T.P. Sundarajan, ein frommer Verehrer und enger Nachbar des Gottes, die Gerichte. Das Hohe Gericht von Kerala gab ihm Recht und forderte die Landesregierung auf, die Kontrolle über den Tempel zu übernehmen. Die Nachfahren der Maharaja wehrten sich jedoch dagegen und riefen das höchste Gericht Indiens in New Delhi an. Die Richter in der fernen Hauptstadt setzten die Entscheidung des Hohen Gerichts zu Kerala aus und ordneten erst einmal die Inventur aller Tempelvermögen an, die schließlich zur Entdeckung des Goldschatzes führte. Seither wird auch in der Landespolitik eine erbitterte Debatte geführt. Die Landesregierung, bemüht um die Sympathien der Gläubigen, erklärte, der Tempel und damit sein Schatz solle unter Kontrolle der königlichen Familie und der Tempelstiftung bleiben. Eine Fraktion der in Kerala starken kommunistischen Partei forderte die Verstaatlichung, wurde aber rasch von anderen Genossen zum Schweigen gebracht. Selbstverständlich mischen auch religiöse Gruppen in der Auseinandersetzung mit. Die Gegenposition wird vor allem von Vertretern der Zivilgesellschaft artikuliert. T.M. Sankaran, Professor für Management an der Landwirtschaftshochschule zu Kochi, spricht für die größte NGO Keralas, die Kerala Shastra Sahitya Parishad. Now all the temples in Kerala are under control of the government in the form of the Devasam Board. In Kerala kontrolliert die Regierung alle Tempel, bis auf diesen einen. Der Maharaja von Travancore hatte einst seinen gesamten Besitz an die Gottheit Padmanabhaswami gestiftet und sich zu dessen Diener erklärt. Aber seine Nachfolger besitzen keine Macht mehr. Wir haben eine demokratisch gewählte Regierung in Kerala. Daher gibt es keinen Grund, warum nicht auch dieser Tempel vom Staat verwaltet werden kann. Das wäre doch nur konsequent. That's only a systematic way of procedure. Die Nachfahren des Maharaja und die Priesterschaft des Tempels ziehen an einem Strang und wehren sich mit allen Mitteln gegen eine Verstaatlichung. Bis heute sind lediglich 5 der 6 Schatzkammern geöffnet worden. Gerüchte behaupten, die letzte Kammer berge ebenso viele Schätze wie alle anderen zusammen. Die Priesterschaft konnte bisher ihre Öffnung verhindern. Sie beruft sich auf ein göttliches Orakel, das angeblich verheerendes Unheil für die Beteiligten und den ganzen Staat Kerala für den Fall voraussagt, dass die 6. unterirdische Kammer gewaltsam aufgebrochen wird. Über eine sinnvolle Verwendung des Tempelvermögens gibt es viele Meinungen. Der Schriftsteller Paul Zakaria, der Ayurveda-Arzt Jyoti und Professor Sankaran äußern ähnliche Vorstellungen, die sich auch mit dem Urteil des Hohen Gerichts von Kerala decken. Die Regierung muss mit Sachverstand und gut beraten darüber entscheiden. Alle Objekte, die einen einzigartigen historischen Wert besitzen, sollten in einem Museum ausgestellt und der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Einen Teil des restlichen Vermögens sollte man für das Allgemeinwohl einsetzen. Aufgaben gibt es genug. 10-15% der Bevölkerung Keralas sind sehr arm. Die Regierung betreibt zwar Wohlfahrtsprogramme, aber viele dieser Provisionen erreichen die Bedürftigen nicht. Fast täglich liest man in der Zeitung, dass ein Bauer sich das Leben genommen hat, weil er hoffnungslos verschuldet war. Auch hier könnte das Tempelvermögen Gutes vollbringen. Obwohl viele kluge Köpfe die Verstaatlichung des göttlichen Vermögens fordern, zweifeln sie gleichzeitig, ob das Problem so gelöst werden kann. Der Ayurveda-Arzt Pradeep Jyoti meint, die Verwaltungsbehörde für die Tempel, das Devaswam Board, ist vor allem für seine Korruption bekannt. Gelder werden entwendet und missbraucht. Den Padmanabhaswami-Tempel erwartet ein ähnliches Schicksal, sollte er tatsächlich in staatliche Hände fallen. Nach 20 oder 25 Jahren wäre das ganze Vermögen verschwunden. Wie der strenggläubige Ayurveda-Fachmann denken die meisten in Kerala. Apathie und Gleichmut haben sich breit gemacht. Das offizielle Kerala hüllt sich in Schweigen. Selbst die hohen Richter im fernen New Delhi, die nun über die Zukunft des Milliardenschatzes zu entscheiden haben, schieben das Problem auf die lange Bank. Der märchenhafte Schatz sei zum Fluch geworden, merkt der Schriftsteller Paul Zakaria sarkastisch an und erinnert an die Mahnungen der Priester vor der Öffnung der Schatzkammern. Das Unglück hat sich bereits ereignet. Der Tempel ist vom Gotteshaus zum Militärlager mutiert. Der Gott macht eine schlechte Zeit durch, kann ich nur sagen. Eigentlich ist er ja ein sehr entspannter Gott. Schließlich liegt er die ganze Zeit da und träumt. Aber das ist nun vorbei. Unter den in Indien herrschenden Verhältnissen könnte die Angelegenheit noch 100 Jahre lang in der Schwebe bleiben. Kein Problem, nichts wird passieren. Aber die ganze Welt weiß um die Existenz des Schatzes. Ich wäre nicht überrascht, wenn eines Tages eine Bande abenteuerlustiger Räuber vorbeikäme und wie in dem Kinofilm Top Kapi den Schatz mitnehme. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.